Wir haben diesen vielleicht allerwichtigsten Abschnitt des allerwichtigsten Buches unserer Zeit auch in deutscher Geist oder Judentum vollständig abgedruckt. Vergebliches Bemühen. Einerseits liest der Deutsche keine größeren Bücher mehr, andererseits wusste Zion durch seine Allgegenwart auch im deutschen Lager dafür zu sorgen, dass dies Buch nirgends besprochen, also nicht genügend gelesen wurde. Dann aber ist der Deutsche so herabgekommen und entlebendigt, dass selbst dieser Triumphruf des sich seiner Überlegenheit diebisch freuenden Hebräers keine Wirkung erzielte. So soll denn heute und hier diese Offenbarung des gesamten Weltplanes wieder und immer wieder gelesen werden, bis der stumpf gewordene Deutsche an der Hand dieser Offenbarungen rabbinatischer Überlegenheit endlich, endlich zu befreiender Tat erwacht. Wahrlich, dass dies Buch, diese Sätze existieren, in den Händen der arischen Menschheit sich befinden und diese nicht die Kraft und Fähigkeit der Abwehr findet, es ist jener allerhöchste jüdischer Triumph, der in jenem, in der neuesten Auflage Einleitung zitierten Aussprache des alten Juden zum Ausdruck kommt, der auf die Frage, ob er sich denn nicht fürchte, dass dieses Buch, das ja in Deutschland so viel gelesen werde, seine verhängnisvolle Wirkung tun könnte, mit überlegenem Schmunzeln zu sagen wusste, sollen Sie es nur lesen, so viel Sie wollen, es ist ja doch schon zu spät. Zu spät ist's aber, weil eben die Verblödung und Denkunfähigkeit so fortgeschritten ist, dass selbst diese geradezu starrstechenden Erkenntnisse den hoffnungslos verblendeten Arier nicht mehr aus seiner Lethargie, Apathie und stumpfen Resignation zu erwecken vermag. So können wir denn nur mahnen und beschwören, wenn ihr schon unseren Darlegungen nicht zu folgen vermögt oder wollt, leset wieder und immer wieder diese Sätze, bis sie sich euch in die Gehirne eingehämmert haben, um nie, nie mehr aus denselben ausgemerzt werden zu können. Wenn ihr sie beherzigt, wenn ihr hinausgeht und zum irregeleiteten Volke predigt, bis es aufwacht und seine Peiniger abschüttelt, dann kann mit einem Rucke das Wunder der Befreiung und Wiederauferstehung selbst heute noch kommen. Ich glaube nicht, dass es nach den obigen Darlegungen noch einen ehrlichen Menschen geben kann, der über den Aberwitz der Anleihe im Falle einer staatlichen, zinstragenden Unternehmung noch den leisesten Zweifel haben kann, es sei denn einer jener Wissenschaftler, deren Unbelehrbarkeit dank in frühester Jugend eingebläuter wirtschaftlicher Gesetze jenen Höhepunkt erreicht hat, den man getrost mit fixer Idee bezeichnen darf. Fixe Idee im Sinne der Unmöglichkeit, durch eine die Wirklichkeit fixierende Kontrolle von jener abgebracht zu werden, kann man überall dort feststellen, wo das Gehirn etwa nach dem 40. Jahre in eine Art Verkalkung geraten ist, so dass es zur Neuaufnahme von mit altem in Widerspruch stehenden Erkenntnissen einfach nicht mehr fähig ist. Derartige Menschen hat es, die unvermeidlichen Hemmnisse jeder Erneuerung, immer gegeben, und sie sind ganz besonders häufig und hartnäckig, da ja obendrein das geheime Wollen Zions hierbei als Drahtzieher und Gedankenvergewaltiger rastlos und unermüdlich tätig ist. Lassen wir uns dadurch nicht verwirren und bange machen und beherzigen wir zur dauernder Einsicht, überall dort, wo der Staat ein reales, materielles Werk von dauerndem Werte begründet, hat er ein volles Recht, ja die wirtschaftliche Pflicht, für dieses Werk neues Papiergeld zu emittieren, wie der Maschinenwärter für jede neu in Betrieb gesetzte Maschine selbstverständlicherweise noch Öl in gehöriger Menge bereithalten und einführen muss. Was wir bei diesem Beispiel erkannt haben, ist der Aberwitz, den vorhandenen Gesamtgeldbestand, der mehr als willkürlich ist, derart als gegeben von Staats wegen zu betrachten, dass nicht mit neuen Werten neue Wertmessereinheiten in der Menge, wie sie eben dem Preise der neuen Werte gemäß errechnet werden können, angeschafft werden können und müssen. Im Verfolg dieser Einsicht wird es sich mit eherner Konsequenz aber herausstellen, dass überhaupt auch im Verhältnisse von Staat und Privatvermögen Zion und seine die verkehrte Pfeilrichtung des Denkens und Bedenkens aufgezwungen hat und wir nunmehr endlich auch hier die arische Pfeilrichtung des wahren Prozesses werden erwerben müssen, soll nicht alles an arischen Wirtschaftswerten restlos und auf immer von Zion verschlungen werden. Diese neue Pfeilrichtung aber wird ergeben, nicht hat sich der Staat in Geldverlegenheiten an den Privaten zu wenden, sondern umgekehrt. Der Private hat sich in Geldnot an den Staat zu wenden, soll unsere Wirtschaft aus dem jüdischen Tollhausbetrieb befreit und neu gestaltet auferstehen. Der Staat aber, der souverän das Geld schafft, verwaltet und darüber gemäß seiner Bedürfnisse verfügt, dieser Staat kann und darf und wird nie in irgendeine Lage geraten, wo der Irrsinn jemals möglich ist, dass er sich an seine Untertanen, respektive an die, die es nicht sein wollen, sondern ihm Vernichtung zugeschworen haben, in Geldverlegenheit wendet. Wie immer seine Geldbeschaffung in Zukunft aussehen mag, dass sie nicht mehr so wie bisher, sondern getreu der arischen Pfeilrichtung wird sein müssen, das, so meinen wir, wird jeder, der uns bisher unvoreingenommen und lebendigen Geistes gefolgt ist, mit unbeirrbarer Sicherheit wissen und sich zu dauernder Einsicht zu eigen gemacht haben. Hier, wo wir vorerst nur bemüht sind, das heutige Wirtschaftsbild zu entwerfen, sei nur kurz vorausverkündet, dass sowohl der von den Weisen von Zion selbst gemachte Hinweis auf die resolute Besteuerung im Falle von Staatsausgaben, die nicht mehr in Form von Erträgnissen in die Staatskassen zurückfließen, als auch die Einkünfte der einzig berechtigten dem Staate gehörigen Staatsbank als hinreichende Staatseinkünfte werden zu finden sein. Und der Privatmann geht zum Staate wird die Parole sein, die uns den Ausweg aus dem Chaos hier wie in allen Fällen weist, wo umgekehrterweise bisher der Staat zum Privatmanne ging. Wer aber war der Staat bisher? Jedenfalls konnte seine Interessen immer nur der vertreten, der an den maßgebenden Stellen saß. Wie einfach ist nun der Sieg für Zion, wenn eben durchgesetzt wird, dass der Repräsentant des Staates antistaatlich orientiert ist, was sowohl durch angeborene Ahnungslosigkeit in Geld- und Finanzsachen als noch viel besser und sicherer durch Zion bereits von Haus aus dienstbare Organe erreicht werden kann. Wird außerdem in der Presse die Parole ausgegeben, was der Staat macht, ist schlecht. Was Wunder, dass der deutsche Mensch, beschwätzbar und ahnungslos um die Ziele solcher Parolen, heutigen Tags, wenn von irgendwelchen Maßnahmen gesprochen wird, die der Staat selber in die Hand nehmen soll, brav nachzuplappern weiß, was der Staat macht, ist schlecht. Reißen wir vorerst mit der Wurzel dieser niederträchtigen und sinnlosen Dummheit aus, erfassen wir wieder, wie ein von bewusst arischen Menschen und redlichen Beamten mit klarem Willen getanes vortrefflich und sinngemäß sein wird, und wir werden zur einzig heilspendenden Parole hinan und zurückfinden, die dazu lauten hat, was der arische Staat macht, ist gut. Freilich, der neue, wiedergeborene und von Grund auf neu erbaute und gewandelte Staat. Halten wir an diesem Grundsatze fest, dann wird alles, was die Reform erfordert, leicht und freudig vonstatten gehen.